Gewinn-Gewinn-Befähigung. Vom Industriezeitalter zum Zeitalter der Wissensarbeiter. Was wäre, wenn wir alles vergessen würden, was wir über die ganze Person gelernt haben? Wenn wir das Feuer, das in jenen Personen und Organisationen entzündet wird, die ihre innere Stimme finden und andere dazu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, aus dem Blick verlieren und weiter durch die traditionellen Brillen des Industriezeitalters schauen würden? Können Sie sehen, wie leicht es wäre, den Prozess der Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen im klassischen Stil eines Managers, der auf Kontrolle setzt, anzuwenden? Allerdings würden selbst die größten Bemühungen einfach nicht die Frucht der Befähigung hervorbringen. Erfolgreiche Befähigung beruht auf der inneren Verpflichtung, über Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen mit den Teammitgliedern zu arbeiten. In den Unternehmen bedeutet Gewinn-Gewinn, dass deren vier Bedürfnisse – finanzielle Gesundheit, Wachstum und Entwicklung, synergetische Beziehungen zu den wichtigsten Interessengruppen und Sinn, Beitrag – sich explizit mit den vier Bedürfnissen des Individuums – physisch, wirtschaftlich, mental, Wachstum und Entwicklung, sozial-emotional, Beziehungen, spirituell, Sinn und Beitrag – überschneiden. Falls jemand gegen den Geist der Vereinbarung verstößt und das trotz aufrichtiger Bemühungen, ihn zu diesem Geist zurückzuführen, weiter tut, wird die Option kein Geschäft lauten. Das bedeutet, dass zwischen den Partnern kein Geschäft zustande kommt. Es gibt dann keine Vereinbarung. Man einigt sich darauf, dass die Differenzen sich nicht beilegen lassen. Solche Leute gehen. Oder es findet keine Einstellung statt. Man kann aber weitere Gespräche vereinbaren. Beim Militär wird eine wirklich interessante Form des Kein-Geschäft-Denkens angewendet. Die Doktrin der standhaften Ablehnung. Ich habe diese Doktrin beim Umgang mit Marineoffizieren kennengelernt. Sie bedeutet: Wenn man weiß, dass etwas falsch ist und dies ernste Konsequenzen für das Leitbild und die Werte der Organisation insgesamt nach sich ziehen würde, sollte man ungeachtet der eigenen Position und seines Ranges respektvoll dagegenhalten. Man sollte den Mund aufmachen und erklären, dass man sich gegen die Weiterentwicklung der Entscheidung sperrt, weil man absolut davon überzeugt ist, dass sie völlig falsch ist. Das bedeutet im Wesentlichen, sich durch ein Gewissen leiten zu lassen, es seiner inneren Stimme zu erlauben, seine Handlungen zu bestimmen, statt dem Gruppendruck nachzugeben. Es ist wichtig, dass die Leute in den hohen Positionen die Doktrin der standhaften Ablehnung offiziell gutheißen. So wird das Recht, dagegen zu halten, Falsches falsch und Dummes dumm zu nennen, legitimiert.